Ich ging durch manche Zeiten, wohl gar durch Ewigkeiten, in meinem Geist gereist. Doch wo ich angekommen, nichts hat mir's Herz genommen, als Golgatha, als Golgatha, als Golgatha, Gott sei's gepreist. Als Golgatha, als Golgatha, als Golgatha. Hier sah ich Jesum sterben, des Vaters Heiligen Erben, das Heilige Gottes Lamm, die Sünden zu bezahlen. Trank es voll Angst und Qualen, den Leidenskelch am Marterstamm, den Leidenskelch am Marterstamm. Am Marterstamm, am Marterstamm, am Marterstamm. Also ich stand und schaute, des Eises Rinde taute, in meinem Herzen auf. Die Schuld ich da erkannte und mein Gewissen brannte, mein Auge gab den Tränenlauf, mein Auge gab den Tränenlauf, den Tränenlauf, den Tränenlauf, den Tränenlauf. Doch in des Heilands Wunden, ich durfte nun gesunden, ich fand den Friedensort. Beim Kreuze will ich bleiben, mich meinem Herr verschreiben, er ist mein Schatz, mein ewiger Hort, er ist mein Schatz, mein ewiger Hort.